bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. In meinem Sarg, da bin ich ganz allein. So wie Anna und die Tante Dorothee von Seifenschwein. Doch geht die Sonne endlich unter, glaub es mir. Erwacht zu neuem Leben, der kleine Vampir. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. Na, Anton, schon aufgeregt? Nein, überhaupt nicht, Martin. So, so. Zufällig kann ich sehen, was du gerade in dein Tagebuch geschrieben hast. 6. August, unsere Reise zu Graf Dracula fängt an. Ich bin ja so aufgeregt. Aha, Mutti liest mal wieder nur zur Tarnung in ihrem Reiseführer über Rumänien. Wenn du dein Heft aufgeschlagen im Wagen herumliegen lässt. Oh, seht mal, da drüben fährt schon ein Vampir-Express. Vampir-Express? Ja, der Lieferwagen vor uns. Ich sehe ihn. Hilf Leben erhalten, spende Blut, steht da drauf. Das ist ein Sanitätsfahrzeug. Und ich finde nicht, dass man darüber Witze machen sollte. Wieso Witze? In den Wagen würde doch prima ein Vampirsarg passen. Genau. Vielleicht sollte ich von ihm ein Foto machen. Müsst ihr denn gleich zu Beginn der Reise wieder mit diesem Vampir-Unsinn anfangen? Vampir-Unsinn? Aber wir fahren doch nur wegen der Vampire nach Rumänien. Ja, weil uns Herr Schwarzenfeger zu dieser Reise geraten hat. Allein wäre ich nie auf die Idee gekommen, mir Rumänien als Reiseziel auszusuchen. Anton grinste. Herr Schwartenfeger war ihr Psychologe. Er sollte ihm und seinen Eltern bei gewissen Problemen helfen. Eines dieser Probleme waren Antons Freunde, die Vampire. Allerdings glaubten Antons Eltern nicht an Vampire und so hielten sie den kleinen Vampir Rüdiger von Schlotterstein und seine Schwester Anna für ganz normale Kinder. Anton griff wieder zu seinem Tagebuch. Wenn ich nur wüsste, wo Rüdiger und Anna sind. Vielleicht sind sie auf dem Borgo-Pass, schrieb er. Es war nun fast 5 Wochen her. Da war der kleine Vampir nachts in Antons Zimmer gekommen. Er hatte ihm erzählt, seine Familie würde in ihre alte Heimat, nach Transsilvanien, zurückkehren. Und 3 Nächte später fand Anton einen Zettel an seinem Fenster. Besuch uns mal, du findest uns, wenn du den Spuren von Graf Dracula folgst. Dein Rüdiger. Zu Antons Glück standen die Sommerferien vor der Tür. Jetzt musste er nur noch seine Eltern zu der Dracula-Reise überreden. Unterstützung fand Anton dafür bei Herrn Schwartenfeger. Der Psychologe meinte, Anton würde durch die Reise wahrscheinlich ein für alle Mal von seiner Fixierung auf Vampire geheilt. Zu guter Letzt stimmten Antons Eltern der Reise nach Rumänien zu. Und nun saßen sie in ihrem neuen Geländewagen. Mit dem hatte sich Antons Vater einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Er schwärmte nämlich für Abenteuerurlaub. Ganz im Gegensatz zu Antons Mutter. Anton warf seiner Mutter einen raschen Seitenblick zu. Soll ich dir sagen, warum ich so aufgeregt bin? Vor allem wegen der Hotels. Wer weiß, ob die überhaupt fließend Wasser haben. Oh, bestimmt. Bei den Zimmerpreisen. Sonst holen wir uns das Wasser vom Brunnen. Ich würde das romantisch finden. Ich aber nicht. Ihr erstes Hotel lag allerdings noch in Deutschland. In Passau. Es hieß Weißer Hase. Und hatte natürlich fließend warmes und kaltes Wasser. Am nächsten Morgen fuhren sie über Österreich nach Ungarn weiter. In dieser Nacht schliefen sie im Schlosshotel in Sirak. Aber leider nur in einem Nebengebäude, wie Antons Mutter enttäuscht feststellen musste. Der folgende Tag sollte sie endlich nach Rumänien bringen. Vorher aber mussten sie noch 3 Stunden lang an der ungarisch-rumänischen Grenze warten. Und das bei brütender Hitze. Auf ihrer Kühlerhaube hätte man mühelos Spiegeleier braten können. Gegen 10 Uhr abends erreichten sie endlich Klausenburg, auf Rumänisch Cluj Napoca. Ihr Hotel Transylvania erwies sich als scheußlicher Betonklotz. Das Frühstück am nächsten Morgen wurde in einer riesigen Halle serviert. Das ist ja ein richtiger Ballsaal. Sogar mit Kronleuchtern. Dafür ist die Auswahl sehr bescheiden. Sie haben keine Milch, keine Eier, keinen Joghurt, kein Müsli, kein Obst. Und was sollen wir dann essen? Warte doch erst mal ab, was uns der Kellner bringt. Nach einer Viertelstunde erschien der Kellner. Er brachte ein Glas für Anton, das mit einer gelben Flüssigkeit gefüllt war, 2 große Tassen türkischen Kaffee für Antons Eltern, 1 Teller mit angebranntem Graubrot, etwas Butter und Marmelade und 4 dünne Scheiben Wurst. Anton war sprachlos. Dein Getränk soll Orangensaft sein und das verkohlte Brot nennt sich Toast. Aber der Kaffee ist gut. Den haben wir uns auch verdient nach dieser fürchterlichen Nacht. Fürchterlich? Hat Mutti etwa im Schlaf geschrien oder laut geschnarrt? Natürlich nicht. Aber dein Vater musste gestern unbedingt noch Geld eintauschen. Wir beide wollten Geld eintauschen. Du bist es sogar gewesen, die vorgeschlagen hat, 300 Mark zu tauschen. Ich hatte nur 100 getauscht. 300? So viel? Ja. Auf jeden Fall haben uns die beiden Hotelangestellten mehr Geld gegeben, als wir in einer Wechselstube bekommen hätten. Und anschließend wollte dein Vati noch ein Glas Wein trinken. Du aber auch. Ja, nachdem uns die beiden jungen Männer die Flasche besorgt hatten, habe ich ein Glas mitgetrunken. Und dann sind wir plötzlich misstrauisch geworden. Misstrauisch? Dass es Falschgeld war? Nein, dass der Wein vergiftet war. Vergiftet? Wir haben gedacht, dass vielleicht ein Schlafmittel drin sein könnte. Weißt du, die Flasche war schon geöffnet. Und die beiden Hotelangestellten konnten ja davon ausgehen, dass wir noch mehr Geld hatten. Auf einmal dachten wir, was ist, wenn sie irgendein Mittel in den Wein geschüttet haben und nun warten, bis wir eingeschlafen sind. Dann kommen sie mit ihrem Hauptschlüssel in unser Zimmer und rauben uns aus. Und wir merken nichts, weil wir von dem Schlafmittel betäubt sind. Ja, und da haben wir nicht mehr gewagt, uns hinzulegen. Wir sind die ganze Nacht wach geblieben. Beim nächsten Mal gehen wir aber in eine Wechselstube. Selbst wenn wir dort weniger Lay bekommen. Ja, beim nächsten Mal sind wir klüger. Doch der eigentliche Schock stand Antons Eltern erst noch bevor. Vor der Weiterfahrt wollten sie am Touristenschalter des Hotels Benzingutscheine kaufen. Und da wurde ihnen klar, dass sie am vergangenen Abend nicht mehr, sondern weniger Lei bekommen hatten. Und zwar viel weniger. Antons Vater wurde ganz grau im Gesicht. Zumal sie den Hotelangestellten den Betrug noch nicht einmal nachweisen konnten. Schließlich war es verboten, schwarz zu tauschen. Mit finsterem Blick sah sich Antons Vater um. Dann murmelte er, nur weg von diesen Vampiren hier. Sie fuhren in Richtung Bistritz. Antons Herz klopfte vor Aufregung. Dort nämlich sollte das eigentliche Transsilvanien beginnen. Doch zunächst kamen sie durch friedlich wirkende kleine Dörfer. Und auch Bistritz erwies sich als wenig interessant und verschlafen. Jedenfalls für Anton. Denn der war auf der Suche nach echten Vampiren. Und es ging weiter. Zum Borgo-Pass, der in Wirklichkeit Tihuta-Pass hieß. Und nach Schäßburg mit dem Geburtshaus von Graf Dracula. Das Dracula-Haus entpuppte sich zu Antons großer Enttäuschung als schlechte Gastwirtschaft. Sie aßen, wie jetzt schon so oft, das einzige Gericht auf der Speisekarte. Rinderbraten mit fettigen Bratkartoffeln und Brechbohnen aus der Dose. Aber Anton war nicht lange niedergeschlagen. Jetzt führte sie ihre Reise nach Kronstadt. Dort würde sich der kleine Vampir bestimmt mit ihm in Verbindung setzen. Denn in der Nähe der Stadt lag das berühmte Schloss Bran. Das Dracula-Schloss schlechthin, wie Anton gelesen hatte. Und dann war es soweit. Nach einer Fahrt durch eine malerische Gebirgslandschaft erreichten sie Schloss Bran. Antons Vater stellte den Wagen auf dem fast leeren Parkplatz ab. Sie stiegen aus. übrigens. Im Reiseführer lese ich gerade, dass Graf Dracula aller Wahrscheinlichkeit nach nie einen Fuß in dieses Schloss gesetzt hat. Wie? Ist das etwa nicht sein Schloss? Nein, es ist eine Grenzburg, die im Mittelalter zur Sicherung des Warenhandels gebaut wurde. Damals führte eine Handelsstraße von Transsilvanien über die Balkanländer bis in den Orient. Aber genauso stellt man sich Draculas Schloss vor. Hoch oben auf dem Felsen und so mächtig. Deshalb wurde sie ja von cleveren Tourismusmanagern zum Dracula-Schloss erklärt, weil sie genau den Erwartungen der zahlreichen Touristen entspricht. Zahlreich? Außer uns sehe ich hier niemanden. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ob die gerade Sommerferien machen? Sommerferien? Meint ihr, das Schloss ist in den Sommerferien geschlossen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch als sie den Park betraten, kam ihnen ein Mann entgegen und sagte etwas auf Englisch. Was ist? Der Mann sagt, wir können das Schloss von außen ansehen, aber hineingehen können wir nicht. Schloss Brann ist wegen Renovierung geschlossen. Geschlossen? Wegen Renovierung? Sie haben etwas sehr Schlimmes in den alten Holzbalken entdeckt. Was es ist, habe ich nicht verstanden, aber jetzt müssen alle Balken, die davon befallen sind, ausgetauscht werden. Und wenn wir ihm sagen, dass wir nur wegen Schloss Brann nach Rumänien gekommen sind, vielleicht lässt er uns dann ins Schloss. Nein, er sagt, es sei zu gefährlich. So eine Gemeinheit. Aber du kannst doch Fotos machen. Völlig umsonst sind wir nicht hergefahren. Fotos? Da hätte ich mir ja gleich ein Bildband kaufen können. Die Empfehlung von Herrn Schwartenfeger war wirklich gut. Diese Rumänienreise kann sich nur günstig auf Anton auswirken, wenn wir nach Hause zurückkommen. Wird von seinen romantischen Vorstellungen von Vampiren nicht mehr viel übrig sein. Das hoffe ich auch. Anton presste die Lippen zusammen. Ja, es stimmte. Er war enttäuscht. Aber noch ist nicht aller Tage Abend, dachte er. Am nächsten Morgen fuhren sie nach Hermannstadt weiter zum Hotel Imperatul Romanilo. Dort sollte sogar der Sohn der Kaiserin Maria Theresia zu Gast gewesen sein. Deshalb hatte Antons Mutter gleich 4 Übernachtungen gebucht. Das Hotel wirkte tatsächlich wie aus einer anderen Welt. Es besaß eine elegante Empfangshalle, schöne alte Möbel und die langen Flure waren mit dicken Teppichen ausgelegt. Am Abend wurde den Gästen eine Modenschau mit Musik geboten. Dazu gab es besondere Spezialitäten zu essen. Das war auch der Grund, warum Anton seine Eltern zu der Modenschau begleitete. Nach dem Essen begann die Modenschau. Zur Untermalung spielten 3 Musiker. Sie mühten sich redlich ab, westliche Popsongs nachzuspielen. Gelangweilt fing Anton an, sich umzusehen. Das Restaurant, in dem die Modenschau stattfand, lag in einem Innenhof. Und dieser Innenhof hatte ein riesiges Glasdach, eine Art Schiebedach, das jetzt geöffnet war. Anton beugte sich vor und blickte nach oben. Er konnte einen Teil des Hotels erkennen und darüber den Nachthimmel. Auf einmal traute er seinen Augen nicht. Baumelten da nicht 4 Beine vom Dach herunter? Ja, wirklich, dort oben saßen 2 kleine Gestalten in dunklen Wollstrumpfhosen mit altmodischen Schuhen und schauten sich heimlich die Modenschau an. Kein Zweifel, das waren Rüdiger und Anna. Hastig sagte Anton seinen Eltern gute Nacht. Dabei überlegte er fieberhaft, wie er auf das Glasdach kommen konnte. Plötzlich fiel ihm etwas ein. Er hatte von seinem Zimmerfenster auf einen Innenhof und auf ein Glasdach geblickt. Das musste dieser Innenhof und dieses Glasdach sein. Anton hetzte die Treppen hoch. Hoffentlich flogen Anna und Rüdiger in der Zwischenzeit nicht davon. Endlich stand Anton vor seinem Zimmer. Mit zitternden Fingern öffnete er die Tür und rannte zum Fenster. Er seufzte erleichtert auf. Die beiden Vampire saßen immer noch auf dem Dach. Schnell riss Anton das Fenster auf. Rüdiger, Anna! Anton! Ich komme! Hallo Anton, willkommen in Transsilvanien. Mach Platz, Rüdiger! Hm? Ich will Anton auch begrüßen! Na klar, Nacht für Nacht hat sie nämlich gefragt, wann ihr Anton wohl endlich kommt. Nein, Anton! Heißt es, du verzichtest auf Anton? Natürlich nicht. Schade. Rüdiger hat dich genauso sehnsüchtig erwartet wie ich. Das will er bloß nicht zugeben. Ach. Er leidet nämlich an Gefühlspanzerung. Aber ich leide nicht an Gefühlspanzerung. Hier hast du einen Begrüßungskuss. Dafür leidest du an etwas anderem. Und das wäre? Mangelndes Taktgefühl. Findest du das auch, Anton? Ich weiß gar nicht genau, was das sein soll. Und was Gefühlspanzerung sein soll, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil du selbst dran leidest. Genau wie Rüdiger. Ich fliege. Anna. Lass sie doch. Sie ist bei uns sowieso nur das fünfte Rad am Wagen. Weg. Gefühlspanzerung kann auch ihre Vorteile haben. Im Gegensatz zu Anna, dieser beleidigten Dauerwurst, habe ich meine Gefühle unter Kontrolle. Leberwurst. Man sagt beleidigte Leberwurst. Ja? Ich sage Dauerwurst, weil Anna andauernd beleidigt ist. So, und nun komm. Wohin denn? Ich will dir meine alte Heimat zeigen. Hier, den Umhang schleppe ich schon eine kleine Ewigkeit mit mir herum. In der Zwischenzeit war ich mir allerdings nicht mehr sicher, ob du überhaupt noch auftauchst. Ich konnte schließlich nicht ahnen, dass du in Hermannstadt wohnst. Meine Eltern und ich sind durch halb Rumänien gefahren, auf der Suche nach dir. Im Ernst? Und wo seid ihr überall gewesen? In Bistritz, auf dem Borgopass, in Czesburg, in Kronstadt, auf Schloss... Dann seid ihr ja weit herumgekommen. Übrigens, ich wohne nicht in Hermannstadt. Nicht? Und wo dann? Warum so ungeduldig? Leg dein Herz vertrauensvoll in meine Hände und zieh endlich den Umhang an. Ja. Was ist? Oh, das Mottenpulver. Oder die gute Sackluft. Komm, du wirst dich bestimmt wieder daran gewöhnen. Bei diesen Worten schwebte der kleine Vampir schon draußen vor dem Fenster. Anton lief zu seiner Zimmertür und verschloss sie von innen. Dann stieg er aufs Fensterbrett. Mit Herzklopfen blickte er von oben auf die Modenschau. Dann gab er sich einen Ruck. Er bewegte die Arme unter dem Umhang auf und ab und flog. Schnell hatten sie die Stadt hinter sich gelassen. Die Gegend wurde ländlich. Sie überflogen Felder, Wiesen und kleine Dörfer. Im hellen Mondlicht konnte Anton alles deutlich erkennen. Sag mir doch, wohin wir fliegen, Rüdiger. Das habe ich dir schon gesagt. Wir fliegen in meine alte Heimat. Du wirst gleich das jahrhundertealte Familiendomizil derer von Schlotterstein mit eigenen Augen sehen. Euer Familiendomizil? Ja, aber zuerst zeige ich dir unseren alten Friedhof. Unsere Särge wirst du dort allerdings nicht finden. Der kleine Vampir verlangsamte seinen Flug und landete vor einem hohen, schmiedeeisernen Tor. Verwundert starrte Anton auf die vergoldete Inschrift über dem Tor. Ort der Ruhe. Das ist ja deutsch. Was dachtest du denn? Aber wir sind doch in Rumänien. Oh, zu Rumänien gehört Transsilvanien, oder auch Siebenbürgen genannt, erst seit ungefähr 70 Jahren. Die Siebenbürgen-Sachsen leben hier aber schon seit mehr als 700 Jahren. Und sie sprechen alle Deutsch. Du kennst dich aber gut aus. Ich bin eben heimatverbunden. Tritt ein, das Tor ist nicht verschlossen. Dies ist der Platz, zu dem wir kommen, um über Vergangenes und Zukünftiges nachzudenken. Unser Ort der Stille und der Einkehr. Du meinst, auch noch andere Vampire kommen hierher? Sicher? Dann sollten wir vielleicht jetzt zu eurem Familiendomizil fliegen. Noch nicht. Erst muss ich meiner Heimaterde die gebührende Ehre erweisen. Und du auch. Ich auch? Und wie? Du gehst einfach um diesen Hügel herum und sagst: Edle Heimaterde hier, ergebenst grüß dich dein Vampir. Und jetzt du. Aber ich kann doch nicht sagen, ergebenst grüß dich dein Vampir. Dann Denk dir was anderes aus. Wenn es unbedingt sein muss. Edle Heimaterde hier, ergebens grüß dich, der Freund vom kleinen Vampir. Liebe. Und nun auf in unser Familiendomizil. Ist es noch weit? Wie man's nimmt. Schau doch auf den Kilometerstein. Hier, neben dem Tor. Wiskrieg, 8 Kilometer. Heißt so das Dorf, in dem ihr wohnt? Ja, aber Wiskrieg ist nur der rumänische Name. Die Siebenbürgen Sachsen nennen das Dorf Weißkirch. Und wir Vampire sagen Schwarzgruft. Genug herumgetrödelt. Wir fliegen. Ungeduldig flatterte der kleine Vampir vor Anton her. Aus der Ferne schien sich Wiskri nicht von anderen Dörfern zu unterscheiden. Aber dann kamen sie näher und jetzt hatte Anton den Eindruck, dass es hier mehr leerstehende, halb verfallene Häuser gab. Nur hinter einem einzigen Fenster brannte Licht. Und es war genauso still wie auf dem alten Friedhof. Geisterdorf. Geister würde ich uns nicht nennen. Gibt es hier denn überhaupt keine Menschen mehr? Es gibt nicht zu wenige und nicht zu viele. Das verstehe ich nicht. Oh, es ist ganz einfach zu verstehen. Früher war dies kein sehr guter Ort für Vampire. Ich meine, als in Schwarzgruft noch hunderte von Siebenbürgen Sachsen lebten. Was glaubst du wohl, weshalb meine Familie und ich von ihr weggezogen sind? Keine Ahnung, aber ich würde es gern wissen. Siehst du die Türme da hinten, auf dem Berg? Sie gehören zur Kirchenburg. Kirchenburg? Ja. In Transsilvanien hat man die Kirchen früher zu riesigen Verteidigungsanlagen ausgebaut. Etwa zum Schutz vor euch Vampiren? Hast du vergessen, dass wir fliegen können? Nein, zum Schutz vor den Osmanen. Sie sind immer wieder nach Transsilvanien eingefallen und haben ganze Landstriche niedergebrannt. Niedergebrannt? Oh ja, unser Schloss Schlotterstein auch. Es lag nicht weit von hier auf einer Waldlichtung und sie haben es bis auf die Grundmauern zerstört. Nur unsere Särge konnten wir retten. Völlig verzweifelt mussten wir in der Kirchenburg Zuflucht suchen. Ja, in einer Kirche? Nein, in einem unterirdischen Gewölbe. Dort waren die erst einmal sicher. Aber dann fing das Glockenläuten an. Wir sind überhaupt nicht mehr zur Ruhe gekommen. Morgenläuten, Mittagläuten, Abendläuten. Meine Mutter, Hildegard die Durstige, hatte ununterbrochen Kopfschmerzen. Mein Vater, Ludwig der Fürchterliche, bekam ein Magengeschwür. Tante Dorothee war ständig gereizt. Mein Onkel Theodor wurde schwermütig. Meine Großmutter, Sabine die Schreckliche, hatte Herzflattern. Mein Großvater, Wilhelm der Wüste, litt unter völliger Appetitlosigkeit. Lumpi war so genervt, dass er Pickel kriegte. Am Ende mussten wir aus Transsilvanien weggehen. Nur Großtante Brunhilde ist geblieben. Stell dir vor, sie liebt das Glockenläuten. Aber sie ist fast taub und kann außer dem Glockenläuten nichts mehr hören. Du hast noch eine Tante? Keine richtige. Sie stammt aus der Sippe derer von Flederzahn. Und von ihr haben wir die wundervolle Botschaft bekommen. Welche Botschaft? Sie hat uns über Richard den Nachtragenden einen Brief geschickt. In ihm stand, dass Schwarzgruft wieder ein ausgesprochen angenehmes Plätzchen für uns Vampire geworden ist. Der Pfarrer hat nämlich seine Sachen gepackt und fast die ganze Gemeinde ist ihm gefolgt. Gefolgt? Wohin denn? Nach Deutschland, dem Land, aus dem sie vor 700 Jahren gekommen sind. Hier in Rumänien sind die Siebenbürgen Sachsen nicht mehr erwünscht. Nur ein paar Dickschädel sind geblieben, wie die Schnickschnacks. Die Schnickschnacks? Ja, Albert und Gesine Schnack, sie kümmern sich jetzt um die Kirchenburg. Und stell dir vor, sie läuten sogar die Glocken. Sie läuten die Glocken? Ja, Großtante Brunhilde hat uns zwar geschrieben, in Schwarzgruft wäre es jetzt herrlich grabesstill, aber Tante Brunhilde ist inzwischen so taub wie eine transsilvanische Haselnuss und hört das Glockenläuten nicht mehr. Müsst ihr nun wieder wegziehen? Nein, gerade wo wir unsere gute alte Heimaterde wieder unter den Fingernägeln spüren. Wenn jemand wegziehen muss, dann sind es die Schnickschnacks. Außerdem läuten sie nur noch ganz kurz. Aber kriegt ihr dann nicht alle diese schrecklichen Beschwerden, von denen du mir erzählt hast? Noch jedenfalls nicht. Wahrscheinlich haben wir uns in den letzten 100 Jahren an den zunehmenden Lärm gewöhnt, den ihr Menschen macht. Und bei dir zu Hause war es auch nicht gerade ruhig, oder? Nein. Und verglichen mit dem Lärm von Düsenjägern, Lastwagen und Motorrädern sind Kirchenglocken fast eine Erholung. So, und nun zeige ich dir, wo ich wohne. Rüdiger flog auf die Kirchenburg zu. Sie lag am Rande des Dorfes, auf einem Hügel. Vor einem mächtigen Seitenturm landeten sie. Anton verbarg sich zwischen den Bäumen. Denn Rüdiger wollte erst einmal vorgehen und nachsehen, ob auch niemand zu Hause war. Etwas beklommen schaute Anton an den dicken Mauern hoch. Um den ganzen Turm herum lief ein Wehrgang. Er schaute sich den Gang genauer an und bekam eine Gänsehaut. Dort oben war jemand. Und nun schwebte die Gestalt zu ihm herab. Hat Rüdiger dich mal wieder im Stich gelassen? Ja, nein. Er will nachsehen, ob die Luft rein ist. Wo Rüdiger ist, kann die Luft doch niemals rein sein. Bei seiner besonderen Duftnote. Du magst du meinen Duft? Er ist neu. Von blutroten transsilvanischen Friedhofsrosen. Ja. Das klingt aber nicht gerade begeistert. Ich finde ihn etwas schwer. Weißt du, ich mag dich am liebsten so, wie du bist. Dann hätte ich mir den ganzen Aufwand ersparen können. Wochenlang habe ich Rosenblätter gesammelt für mein Mufti transsilvanische Liebe. Und dann kommst du und sagst, du magst mich so, wie ich bin. Sollte ich dich etwa nicht mögen? Aber ich dachte, du würdest mich mit Mufti transsilvanischen Liebe noch mehr mögen. Das tue ich auch. So? Irgendwie hast du dich verändert. Vielleicht wirst du langsam erwachsen. Bis dahin ist noch viel Zeit. Vielleicht hast du dich auch verändert. Ich? Ja, immerhin bist du jetzt wieder in Transsilvanien, eurer alten Heimat. Da kommt Rüdiger. Alles in Ordnung. Wir können gehen. Nichts in Ordnung! Gar nicht! Was hätte sie mich umgeflogen bei diesem Abgang, denn den Abflug? Was ist nur los? Anna ist irgendwie komisch. Ach, hast du es auch schon gemerkt? Tja, was soll sie machen, wenn es keine Milch gibt? Wie meinst du das? Hast du im Hotel etwa Milch bekommen? Nein. Na siehst du, und Anna kriegt auch keine. Heißt das, sie... Genau das. Aber es wurde ja auch Zeit. Ein Vampir, der Milch trinkt. Und das in Transsilvanien. Das wäre nun wirklich eine Schande für die ganze Sippe. Aber Anna hat noch Probleme mit der Umstellung. Los, jetzt zeige ich dir endlich unsere einmalige Anlage. Anlage? Oh ja. Vor ungefähr 500 Jahren haben sich die Weißkirchner ein Zufluchtsort unter der Erde angelegt. Eine richtige Fluchtburg mit vielen Gängen und Kammern. Irgendwann haben Angreifer den Haupteingang und den Notausgang zugeschüttet. Im Lauf der Zeit geriet die unterirdische Anlage deshalb völlig in Vergessenheit. Bis eines Nachts Tante Brunhilde einen Ausflug nach Weißkirch machte. Dort drüben, unter den Tannen, verlor sie ihr Hörrohr. Bei ihrer verzweifelten Suche räumte sie Stein um Stein zur Seite. Und plötzlich entdeckte sie einen Gang, der in die Tiefe führte. Oh, das klingt aufregend. Es ist auch aufregend. Ich schätze, es wird dich total aus den Stiefeln hauen, wenn du die Anlage da unten siehst. Folge mir. Der kleine Vampir stolzierte an der Mauer entlang, kletterte über einen Zaun und überquerte eine Wiese. Dann marschierte er auf einige hohe Tannen zu. Unter einer besonders großen Tanne blieb er stehen. Er schob mit dem Fuß etwas Laub beiseite. Eine graue Steinplatte mit einem Ring kam zum Vorschein. Rüdiger zog an dem Ring und ein dunkelgelbes Loch tat sich auf. Anton wich erschrocken zurück. Der kleine Vampir bemerkte es mit einem Grinsen. Da nahm Anton all seinen Mut zusammen und ließ sich in den Schacht gleiten. Er kam in eine Art Vorraum. Eine einzige schwarze Kerze spendet ein wenig Licht. Anton blickte sich ängstlich um. Doch schon landete der kleine Vampir neben ihm. Eifrig lief er vor ihm in den Gang hinein. Anton folgte ihm zögernd. Nach kurzer Zeit blieb Rüdiger stehen und stieß eine niedrige Holztür auf. Unser Gästezimmer. Ist es nicht super toll? Ja, es ist nett eingerichtet. Nett? Ha, das solltest du Anna besser nicht hören lassen. Sie hat all das zusammengetragen. Den Tisch, die Stühle, den Ohrensessel, den Sack. Und nur für dich. Für mich? Mhm. Du hast doch gesagt, es wäre euer Gästezimmer. Das ist es auch. Aber einen anderen Gast als dich erwarten wir nicht. Möchtest du nicht mal Probe liegen? Oh nein. Aber der Sack ist ganz weich ausgepolstert. Und die Kissen sind mit getrockneten Blüten vom Stinkbaum gefüllt. Ha, in dem Sarg würde ich selbst gern schlafen. Leider ist meine Großmutter Sabine die Schreckliche dagegen. Sie behauptet, durch das gemütliche Liegen würde ich verweichlicht werden. Verweichlicht. Unsere Großeltern und Eltern hängen an den alten Vampirbräuchen wie du an deinem Menschsein. Allerdings, das tue ich. Warten wir ab, ob du das noch sagst, wenn du erst mal den Rest unserer Gruft gesehen hast. Jetzt gehen wir nach nebenan. Da ist unser Sammlungsraum. Euer Versammlungsraum. Sammlungsraum. In diesem Raum bewahrt jeder von uns seine Sammlung auf. Verblüfft spähte Anton in die Regale. Im Kerzenlicht entdeckte er die seltsamsten Dinge. Krückstöcke, Uhren ohne Zeiger, eingedrückte Hüte, Lumpen, löchrige Schuhe, rostige Vogelbauer. Rüdiger trat an ein Regal und begann zu kramen. Nach einer Weile brachte er zwei schwarze Kämme zum Vorschein, die kaum noch Zinken besaßen. Hier, das sind die beiden schönsten Stöcke aus meiner berühmten Kammsammlung. Kämme bei deinem Haar? Na, meine Sammlungen werden nicht angelegt, damit man die Sachen benutzt. Aha. Und wer von euch sammelt diese merkwürdigen Dinger da, diese Kuhhörner? Bei Dracula Kuhhörner? Arme Großtante Brunhilde. Wieso Großtante Brunhilde? Weil das ihre Hörrohre sind, du Hornochse. Trotzdem sehen sie wie Kuhhörner aus. Und Anna? Hm? Die sammelt bestimmt etwas sehr Interessantes, oder? Ich meine, interessanter als deine alten Läusehaken. So, glaubst du? Ich für meinen Teil finde Spinnenbeine, Rattenschwänze und Fledermausdreck nicht besonders interessant. Gerd, solche Sachen sammelt Anna? Allerdings. Oder was denkst du, woraus sie ihre Duftwässerchen mixt? Mir hat sie erzählt, dass sie die Blüten der Friedhofsrosen sammelt. Ach, die Mäuseknochen habe ich noch vergessen. Zuerst werden die Mäuseknochen ganz fein zermahlen. Dann werden sie mit Spinnenbein und dem Fledermausdreck vermengt. Und schließlich wird das Ganze mit dem Saft vom Stinkbaum verrührt. Oh, hör auf, mir wird schlecht. Dachte ich mir doch. Komm, jetzt zeige ich dir, wo unsere Särge stehen. Wieder hatte Rüdiger es sehr eilig. Er öffnete die Tür. In diesem Augenblick fielen aus einem Regal mehrere Krückstöcke direkt vor Antons Füße. Erschrocken bückte sich Anton nach ihnen. Als er wieder hochkam, war Rüdiger verschwunden. Zögernd trat Anton alleine auf den Gang. In welche Richtung sollte er gehen? Er wandte sich nach rechts. Dort war eine eiserne Tür, die nur angelehnt war. Dahinter brannte Licht. Wo ist es bloß? Wo ist es bloß? Bei allen bösen Geistern. Ich weiß genau, dass ich es in meinen Sarg gelegt habe. Auch wenn ich etwas schwerhörig bin. Meine Augen sind noch sehr gut. Wahrscheinlich hat mir Rüdiger mal wieder einen Streich gespielt. Oder Luppi, dieser Tonigfut ist es gewesen. Anton sträubten sich die Haare. Das musste Großtante Brunhilde sein. Auf Zehenspitzen schlich er weiter. Endlich machte der Gang eine Biegung und nach wenigen Schritten stand er vor Stufen, die nach unten führten. Vorsichtig stieg er die schmalen, rutschigen Stufen hinunter. Er kam in eine weiträumige Höhle. In ihr standen 9 Särge. Auf einem saß der kleine Vampir und grinste. Hey, ich hab das schon mit der Not gegangen. Das wäre doch auch meiner. Fast hätte ich wieder eine große Familie. Du hast unten eine Familie getroffen. Ich hab aber gehört, dass sie dir etwas in der Nacht gesucht hat. Ihr Hörer, oder nicht? Ja, du hast dann der Grund, die steht nicht mit uns zusammen. Und sie ist seit mehr als 100 Jahren am Festival. Da kann man leider, was nun ungesellig werden. Unberechenbar. Unberechenbar? Jetzt erzählen Sie uns, Sie würden sich heute Abend mit Graf Dracula treffen, um ihn zu unserer Wiedereinigung zu einem Zug gehen. Graf Dracula ist ein Dracula. Du möchtest ihn wohl kennenlernen. Ich möchte ihn direkt kennenlernen, aber ich kenne ihn ja noch nie. Ja, wenn wir jetzt. Ist das nicht für den Franz-Silvanien, warte ich auf den großen Moment, wo wir unsere berühmten Vorfahren heimhaftig gegenüber stehen. Doch der kleine Vampir hörte Anton gar nicht mehr zu. Er packte ihn, zog ihn zu seinem Sarg und schob ihn hinein. Dann zerrte er an dem schweren hölzernen Deckel. Mit einem schauerlichen Ächzen schloss er sich über Anton. Um ihn herum wurde es pechfinster. In Antons Ohren dröhnte das Blut. Gleichzeitig lauschte er angestrengt. Ich könnte Gift darauf nehmen, dass du es in deinem Sarg versteckt hast, Rüdiger. Dann tu's doch. Was hast du gesagt? Ich habe es nicht in meinem Sarg. Was hast du gesagt? Dass ich dein Hörrohr nicht in meinem Sarg habe. Na schön, wenn du nicht mit mir sprechen willst, muss ich eben selbst in deinem Sarg nachsehen. Was hast du vor, Rüdiger? Kannst du mir nicht um Draculas Willen mit einem Sternenförmchen erklären, wieso du mich unbedingt die Treppe hochziehen willst? Weil dein Hörrohr oben ist im Sammlungsraum. Diese Jugend von heute, stumm wie die Fische. Unser einer hatte wenigstens Respekt vor der älteren Generation. Wir haben noch geantwortet, wenn man uns etwas gefragt hat. Anton atmete erleichtert auf. Sie waren weg. Doch schon wartete ein neuer Schrecken auf ihn. Er konnte den Sargdeckel nicht zur Seite schieben. Wenn Rüdiger ihn im Sarg vergessen würde, dann musste er ersticken. In diesem Augenblick wurde der Sargdeckel geöffnet. Anton blickte in Rüdigers grinsendes Gesicht. Junge, Junge, du bist ja weiß wie ein Leichentuch. Dein Sarg ist nicht nur mit dem Ende und Gott. Willst du etwa andeuten, dass es in meinem Sarg miecht? Naja. Das darfst du. Für einen Vampir ist es keine Beleidigung, wenn es in seinem Sarg zünftig riecht. Übrigens, dich habe ich noch gar nicht zu unserer Wiedervereinigungsfeier morgen Nacht eingeladen, oder? Es wird ein riesiges Fest werden. Mit Tanz, Mr. Vampirball und Wettspielen. Das darfst du dir nicht entgehen lassen. Will ich auch nicht, aber wenn all deine Verwandten dabei sind... Kein Problem. Wir werden dir eine unserer uralten transsilvanischen Trachten ausleihen. Und dann merkt kein Vampir, dass du ein Mensch bist. Wenn du meinst, dass mir nichts passieren kann... Passieren kann viel. Du kannst dich verlieben, du kannst beim Tanzen einen Drehwurm kriegen, du kannst dir bei den Wettspielen den Fuß verstauchen, ja, und du kannst sogar zu Mr. Vampir gewählt werden. Ich? Ja klar, bei der Wahnsinnsausstrahlung, die du hast. Im Moment siehst du allerdings nicht besonders strahlend aus. Ich bin ja todmüde. Warum stehst du auch vor Sonnenuntergang auf? Missgelaunt brachte Rüdiger Anton zu seinem Hotelzimmer zurück. Allerdings nicht ohne das Versprechen, ihn am kommenden Abend zur Wiedervereinigungsfeier abzuholen. Am nächsten Morgen saß Anton völlig übernächtigt am Frühstückstisch. Aber er wurde schnell munter. Seine Eltern wollten an diesem Tag nämlich eine Rundfahrt durch Siebenbürgen machen und dabei einige Kirchenburgen besichtigen. Die von Weißkirch war auch darunter. Den größten Teil der Tour verschlief Anton im Wagen. Aber als sie Weißkirch erreichten, wurde er hellwach. Im Sonnenlicht unterschied sich das Dorf allerdings kaum von den anderen, die sie vorher gesehen hatten. Schließlich fuhren sie den lehmigen Weg zur Kirchenburg hoch. Nach kurzer Fahrt hielten sie vor einem schmiedeeisernen Zaun und stiegen aus. Als sie die Wagentüren zuschlugen, kam eine Frau aus dem gegenüberliegenden Haus. Sie trug eine helle Bluse und einen geblümten Rock. Über den Rock hatte sie eine Schürze gebunden. Freundlich lächelnd ging sie auf Anton und seine Eltern zu. Sie möchten die Kirche besichtigen? Sehr gern, falls das möglich ist. Wir freuen uns über jeden Besucher. Seit unser Pfarrer weggegangen ist, kümmern sich mein Mann und ich um die Kirche. Ich bin Burghüterin. Und Kirchenmutter, so sagt man bei uns. Dann sind Sie Frau Schnack. Aber woher weißt du meinen Namen? Ja, woher kennst du den Namen? Ich habe mich in Hermannstadt mit jemandem unterhalten und der kannte Frau Schnack. So, so. Und wer war dieser geheimnisvolle jemand? Ein Vampir. Blödsinn. Kommen Sie, ich zeige Ihnen die Kirche. Gelangweilt trottete Anton Frau Schnack und seinen Eltern hinterher. Er hielt das Innere der Kirchenburg für wenig aufregend. Dafür fanden seine Eltern alles großartig und einmalig, was ihnen Frau Schnack zeigte. Überhaupt verstanden sie sich sehr gut mit der Burghüterin, die sie sogar zum Essen in ihr Haus einlud. Dann mussten sie noch das ganze Haus besichtigen. Zuletzt traten sie in die gute Stube. Hier wollte ihnen Frau Schnack die alten Weißkirchner Trachten zeigen und wahrscheinlich auch eine verkaufen. Jetzt zog Frau Schnack die Schublade einer ungewöhnlich großen Kommode auf. Hier sind unsere schönen Trachten. Oh. Behutsam holte Frau Schnack Stück für Stück der alten Trachten heraus. Schwarze Röcke, weiße Schürzen mit Spitzenbesatz, Westen aus dunkelblauem Samt, weiße Blusen, Tüllschleier, lange schwarze Seidenbänder, perlenbestickte Samthauben, hohe schwarze Hüte, nachtblaue Capes mit leuchtend rotem Innenfutter. Und hier ist noch eine Männertracht. Eine schwarze Hose, ein weißes besticktes Hemd und hohe schwarze Schaftstiefel. Und von einigen dieser wunderschönen Kleidungsstücke wollen Sie sich trennen? Ja, Tracht zu tragen, das war immer ein Zeichen der Verbundenheit. Aber jetzt bleibt von uns Siebenbürger Sachsen wahrscheinlich gar nichts mehr. Nicht einmal unsere Trachten. Dann sollten Sie Ihre Trachten unbedingt behalten. Nein, eine Mädchentracht kann ich Ihnen auf jeden Fall geben. Davon habe ich zwei. Eine Mädchentracht? Das ist doch egal. Wir werden die Tracht zu Hause ausstellen. Ausstellen? Ja, wir besorgen uns eine Schneiderpuppe und der ziehen wir die Sachen an. Antons Eltern waren ganz begeistert von der Tracht. Sie bezahlten 100 Mark für Frau Schnack, ein kleines Vermögen, wie sie sagte. Dann verabschiedeten sie sich von ihr und fuhren zu ihrem Hotel zurück. Anton verschlief die ganze Rückfahrt und auch im Hotel legte er sich gleich aufs Bett, angezogen wie er war. Vor der Wiedervereinigungsfeier wollte er noch ein paar Stunden schlafen. Sein Fenster ließ er für Rüdiger einen Spalt auf. Mitten im schönsten Schlaf wurde er unsanft geweckt. Hey, Kumpel, mach die Augen auf! Schläfst du oder bist du tot? Ich bin wach. Hallo Lumpi. Wo ist denn Rüdiger? Wir waren verabredet, Rüdiger und ich. Oh, willst du damit andeuten, dass du die Gesellschaft dieses Langweilers meiner Gesellschaft vorziehst? Nein, ich wundere mich nur, dass du gekommen bist. Aber ich freue mich natürlich. Ach, na wunderbar. Und ich freue mich auch. Wir beide haben uns überhaupt noch nicht richtig kennengelernt. Immer hat sich Rüdiger zwischen uns gedrängt. Findest du? Ja, nur heute Abend wird ihm das nicht gelingen. Da muss Rüdiger schuften. Er muss die Gruft dekorieren. Gestern Nacht auf einer Sondersitzung des Familienrats habe ich ihn für diese Aufgabe vorgeschlagen. Und das Dekorieren ist eine Ehre, die man nicht ablehnen darf. Und nun zieh dich endlich an, Kumpel. Anziehen? Ich bin doch angezogen. Turnschuhe und Jeans? Du scheinst unsere Wiedervereinigungsfeier mit einem Sportfest zu verwechseln. Das tue ich bestimmt nicht. Na, dann schmeiß dich in Schale, Kumpel. Rüdiger hat mir erzählt, du erscheinst in Tracht, genau wie wir. Was trage ich denn wohl unter meinem Umhang? Sieh her! Na? Oh, die Weißkirchener Männertracht. Genau. Und nun zieh deine Tracht an. Dracula nochmal. Ach, bist du umständlich. Aber ich hab gar keine. Rüdiger wollte mir eine mitbringen. Ja, ja. Wer sich auf meinen kleinen Bruder verlässt, ist wirklich verlassen. Von allen guten Vampiren verlassen. Wir haben nämlich gar keine Tracht übrig, die wir ausleihen können. Und was ist mit der Tracht von Onkel Theodor? Die Tracht von Onkel Theodor? Weißt du denn nicht, was Tante Dorothee geschworen hat? Nein. Sie will denjenigen heiraten, dem die Tracht ihres geliebten Theodors passt. Oh, dann will ich die Tracht doch lieber nicht haben. Und sie würde mir auch nicht passen. Und was machen wir jetzt? Ich wüsste vielleicht, was ich anziehen könnte. Meine Mutter, sie hat von Frau Schnack eine Weißkirchener Tracht gekauft. Nur, es ist eine Mädchentracht. Aber das ist doch wunderbar! Warte nur ab, wie höflich und zuvorkommend dich alle behandeln werden. Wir von Schlottersteins wurden schließlich noch zu einer Zeit geboren, als Ritterlichkeit die wichtigste männliche Tugend war. Na schön, die Tracht ist im Zimmer meiner Eltern. Um diese Zeit sind sie sicher im Restaurant. Ich lauf schnell rüber und zieh mich um. Tu das! Anton hatte Glück. Das Mädchen, dem die Tracht früher einmal gehört hatte, musste seine Größe gehabt haben. Rock, Schürze und Weste passten perfekt. Nur die Ärmel der Bluse waren etwas zu lang. Nach dem Umziehen schminkte Anton sich. Er trug eine dicke Schicht Babycreme auf, malte sich dunkle Augenränder und zog seine Lippen rot nach. Zum Schluss kämmte er sich die Haare hoch nach vorne und schlüpfte in die schwarzen Pumps seiner Mutter. Fertig. Rasch lief Anton über den Flur zurück in sein eigenes Zimmer. Dort saß Lumpi auf seinem Bett. Er war in die Betrachtung seiner schätzungsweise 1,5 Zentimeter langen Fingernägel versunken. Na, wie gefall ich dir? Ah, bei Dracula hast du mich erschreckt. Sehe ich so schlimm aus? Nein, du siehst absolut vampirisch aus. Aber findest du auch, dass ich wie ein Mädchen aussehe? Ja, klar doch. Anton Mia. Fliegen wir? Ja. Sicherlich erwartest du von mir, dass ich dir beim Fliegen behilflich bin, Antonia. Ihr Mädchen seid schließlich stark benachteiligt beim Fliegen mit dem Rock, der ins Gesicht flattert und so. Du willst mir behilflich sein? Ja, du hältst dich einfach bei mir fest und dann fliegen wir Huckevampir. Und du glaubst, das funktioniert? Klar! Bei mir könnte sich ein halbes Dutzend von deiner Sorte festhalten. Zähneknirschend stimmte Anton zu. Es war ihm nicht sehr angenehm, mit Lumpy auf Tuchfühlung zu gehen. Aber wenigstens konnte er so seine Kräfte für den Rückflug schonen. Endlich tauchten vor ihnen die Türme von Weißkirch auf. Auf der Rückseite der Kirchenburg ließ Lumpy Anton ins Gras fallen. Au! Wie konntest du mich nicht sanfter absetzen? Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich dich überhaupt nicht abgesetzt. Ich könnte ewig mit dir weiterfliegen. Wir beide sind das absolute Traumpaar, die geborenen Nachtschwärmer. Und wenn ich mir jetzt ein Bein gebrochen hätte? Na, dann würde ich dich, ritterlich wie ich bin, natürlich vor meinen Verwandten beschützen, Antonia. Vor allem vor Tante Dorothee oder Großtante Brunhilde oder Hildegard der Durstigen oder Sabine der Schrecklichen. Auf Konkurrenz aus dem eigenen Lager sind sie nicht sehr gut zu sprechen. Welche Konkurrenz aus dem eigenen Lager? Mädchen, hübsche, blutjunge Mädchen, so wie du. Auf mich müssen sie nicht eifersüchtig sein. Ich werde ihnen mit Sicherheit niemanden ausspannen. Nein? Und was ist mit mir? Ich freue mich schon den ganzen Abend darauf, mit dir die transsylvanische Polonase zu tanzen. Die was? Du kannst es auch Polonese nennen. Aber die bist du mir schuldig. Immerhin habe ich dich gut und sicher hierher gebracht. Wenn du darauf bestehst. Ja, ich bestehe darauf. So, und nun versteck dich einen Moment. Ich will nur nachsehen, ob in der Gruft alles in Ordnung ist. Widerspruchslos verbarg sich Anton im Schatten eines alten, knorrigen Baumes. Es dauerte nicht lange und Lumpy tauchte wieder auf. Es ist schon in vollem Gang. Gerade haben meine Eltern, Hildegard die Durstige und Ludwig der Fürchterliche, den Vampir-Tango getanzt. Und wer ist sonst noch da unten? Wer sonst? Alle natürlich. Schließlich feiern wir unsere Wiedervereinigung. Und sind auch Vampire aus Transsilvanien dabei? Aber sicher! Ich, meine kleine Schwester, mein kleiner Bruder, meine Eltern, Großeltern, meine Tanten, wir wurden schließlich hier in Transsilvanien geboren. Und andere Vampire sind nicht in der Gruft? Na, das reicht doch wohl, oder? Ja, allerdings, das reicht mir wirklich. Sie gehen zu der großen Tanne. Und Lumpy entfernte die Steinplatte. Gedämpftes Licht drang herauf und die Klänge eines Cembalos. Lumpy machte eine einladende Handbewegung. Anton setzte sich auf den Rand des Einstiegslochs und mit dem Rock voran ließ er sich in den Schacht gleiten. Was kommt denn da für eine entzückende junge Dame in unserem Vorraum geschwebt? Je früher der Abend, desto hübscher die Gäste. Kennst du schon meine Freundin Antonia, Großväterchen? Deine Freundin? Ja. Das Leben ist doch eigenartig. Kaum sind wir in Transsilvanien, wendet sich in unserer Familie alles zum Guten. Anna hört endlich auf Milch zu trinken und Lumpy findet eine Freundin. Sie, liebe Antonia. Du kannst ruhig du zu ihr sagen, Großväterchen. Antonia ist schließlich eine von uns. Jedenfalls ja, fast. Aber auf das Fast lege ich großen Wert. Oh, wie schön. Die gute alte Tugend der Sittsamkeit ist also doch noch nicht ganz in Vergessenheit geraten. Auf manche Dinge sollte man warten können, Antonia. Darf ich dich draußen zu einem kleinen Umtrunk einladen? Oh, das ist nicht fair, Großväterchen. Zum allerersten Mal bringe ich eine Freundin mit nach Hause. Und du hast nichts Eiligeres zu tun, als sie mir abspenstig zu machen. Wer spricht denn davon abspenstig machen? Ich habe mir nur gedacht, Antonia könnte eine kleine Erfrischung vertragen. Sie sieht so blass aus. Gut, dann flieg ich alleine. Lass dich durch uns nicht aufhalten, Großväterchen. Bis nachher, Antonia. Er ist weg. Wisst ihr, wo Wilhelm steckt? Er hat mir den nächsten Tanz versprochen. Großväterchen ist ausgeflogen. Das ist meine Freundin, Großmütterchen. Sie heißt Antonia. Du hast eine Freundin? Ja. Du hättest lieber jemanden aus deiner Männergruppe mitbringen sollen. Du wusstest doch, dass wir Damenüberschuss haben. Aber Großmütterchen, die Männergruppe hatte ich in Deutschland. Hier, in Transsilvanien, habe ich ein völlig neues Leben angefangen. Übrigens, Großvater hat sich gefreut, als ich ihm Antonia vorgestellt habe. Das kann ich mir denken. Diesem blutjungen Gemüse muss er natürlich den Hof machen. Na, warte, den knöpfe ich mir vor. Er ist sicherlich noch in der Nähe. Dieser ungeheuerliche... Soll ich nicht lieber gehen, wenn jetzt deine Mutter und Tante Dorothee und Großtante Brunhilde genauso reagieren? Na, das werden sie schon nicht. Außerdem hast du ja mich. Oh, da kommt Anna. Wer ist denn das? Meine Freundin. Sie ist noch etwas schüchtern. Meine Antonia. Antonia ist auch ein sehr ungewöhnliches Mädchen. Aber jetzt entschuldigt mich einen Moment. Ich möchte nämlich einen Blick aufs Buffet werfen. Du kannst doch ruhig zwei Blicke werfen. Du wirst schon die Zeit vertreiben. Aber übertreibt es nicht. Antonia ist meine Freundin. Und der erste Tanz gehört mir. Endlich alleine, Anton. Wir sehen ja aus wie Zwillinge. Aber ich bin etwas größer. Die Größe ist bei Zwillingen nicht so wichtig. Wichtig ist vor allem, dass sie sich innerlich als Zwillinge fühlen. Und ich dachte, am wichtigsten wäre, dass sie dieselben Eltern haben. Wenn es weiter nichts ist, meine Eltern würden dich sofort adoptieren. So süß, wie du bist. Aber ich habe doch eine Familie. Und ich mag meine Eltern eigentlich sehr gern. Konserven schmecken doch etwas fad. Nanu, wo ist Anna? Weggeflogen. Macht nichts. Wir gehen jetzt in die Gruft und wagen unseren ersten Tanz. Ist dir das Herz in den Rock gerutscht? Mir ist so komisch. Du hättest doch ans Buffet gehen sollen. Aber so seid ihr Mädchen nun mal. Immer auf Diät. Damit zog Lumpi Anton zu der Treppe, die zur Gruft hinunterführte. Langsam mit weichen Knien tappte Anton hinter ihm her. Am Fuße der Treppe blieb Lumpi stehen. Mit einer ziemlich übertriebenen Geste zeigte er auf Anton. Der fühlte sich wie auf dem Präsentierteller. Nein, eher wie auf dem Servierteller. Darf ich vorstellen? Meine Freundin Antonia. Lass sehen. Oh. Rüdiger, würdest du uns bitte erklären, was du dermaßen erheitert findest? Die Freundin, Tante Dorothee, die Freundin. Erheitern können wir die Freundin ganz und gar nicht finden. Im Gegenteil, sie verdirbt uns die ganze Feier. Ja, das stimmt. Aber Mutti, endlich habe ich eine Freundin. Und Familienverbunden, wie ich nun einmal bin, lade ich sie gleich nach Hause ein, um sie euch vorzustellen. Familienverbunden, du. Wenn du das wärst, hättest du ein paar knackige junge Männer mitgebracht. Also mir verdirbt Antonia nicht die Feier. Ich finde es öde, wenn man nur mit seiner Großmutter, seiner Mutter oder seiner kleinen Schwester tanzen kann. Rüdiger! Ja, das könnte dir so passen. Antonia ist meine Freundin. Und ich habe ihr nicht nächtelang den Hof gemacht, damit du sie mir wegschnappst. Und wo womit hast du bei ihr den Hof gefegt? Oh, na wartet! Seht ihr, dieses Mädchen bringt nur Streit und Zwietracht in unsere friedliche Familie. Doch es war schon zu spät. Ludwig der Fürchterliche legte seine Pranke auf Antons Schulter. Dann führte er ihn zum Tanz. Zum Tanz auf dem Vulkan, wie er Anton leise zuraunte. Was dann kam, war eher ein Vulkanausbruch. Ludwig der Fürchterliche wirbelte Anton im Kreis herum, dass ihm Hören und Sehen verging. Endlich legte er eine Pause ein. Wie geht es dir, Antonia? Nicht besonders. Sie hat noch nicht richtig gegessen. Und Lumpi wird mit mir das Tanzbein schwingen. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Oh. Nein, Lumpi protestierte, aber Tante Dorothee schob ihn unerbittlich in Richtung Tanzfläche. Rüdiger nahm Anton am Arm und zog ihn mit sich fort. Zum Buffet allerdings gingen sie nicht, sondern in den Sammlungsraum. Rüdiger wollte Anton unbedingt seine neue Sammlung zeigen. Diesmal waren es keine Kämme, sondern Rattenfallen. Doch da flog die Tür auf und Anna stürzte herein. Vor Aufregung hatte sie rote Flecken im Gesicht. Schnell! Ihr müsst fliehen! Dracula kommt! Dracula kommt in eure Gruft? Ja! Beeilt euch! Wieso sollten wir vor unserem berühmten Verwandten davonlaufen? Wieso? Wegen Anton natürlich! Anton? Welcher Anton? Ich sehe nur ein reizendes Vampirmädchen. Haha. Oh, entschuldige. Ich meine natürlich zwei. Antonia hat heute Abend nämlich sämtlichen Vampirmännern den Kopf verdreht. Mit Sicherheit wird sie bei Graf Dracula genauso erfolgreich sein. Ach, sehr lustig. Leider suchst du dir für deine Witze immer den falschen Zeitpunkt aus. So? Ich will nur verhindern, dass wir hier grundlos in Panik geraten. Und wann sagst du, kommt Graf Dracula? Vermutlich ist er schon da! Was? Wenn Dracula beobachtet, wie wir uns wegschleichen, wird er erst recht misstrauisch. Und dann... Oh nein! Daher gehen wir am besten in die Gruft, tanzen und tun so, als wäre alles ganz normal. Ach. Das taten sie dann auch. Wohl oder übel. In der Gruft spielte Großtante Brunhilde immer noch auf dem Cembalo. Diesmal wirbelte Lumpi Anton auf der Tanzfläche herum. Aber plötzlich hörte man polternde, schwere Schritte auf der Treppe. Einen Moment waren die Vampire wie versteinert. Teufel nochmal! Was ist das für eine müde Gesellschaft, Jote? Eingang zur Gruft stand ein bullig wirkender Mann in einem schwarzen Cape. Er hatte eine Adlernase und auffallend große Augen. Zu Antons Überraschung war er kaum größer als Rüdiger. In den Vampirfilmen sah Graf Dracula immer ganz anders aus. Aber seine Augen, sie wirkten eindringlich und kalt zugleich. Jetzt sah Graf Dracula Anton an. Sein Blick traf Anton wie ein elektrischer Schlag. Vorsicht! Mit seinem Blick hypnotisiert er Menschen! Er kommt auf uns zu! Hey, wen haben wir denn da? Antonia! Und woher kommst du? Aus Deutschland! So, so, aus Deutschland! Wir haben diese Person nicht eingeladen, das müssen Sie uns glauben, werter Herr von Dracula. Lumpi hat sie hier eingeschleppt. Eingeschleppt? Das klingt ja, als würde es sich um einen Grippevirus handeln. Einen Grippevampirus! In diesem Fall braucht unser süßes, junges Ding bestimmt eine kleine Schutzinfo. Teuflisch grinsend streckte Dracula seine breiten Hände mit den krallenartigen Nägeln nach Anton aus. Da erschienen Sabine die Schreckliche und Wilhelm der Wüste auf der Treppe. Graf Dracula, ich bin ja so gerührt, dass Sie uns mit Ihrer hochgeschätzten Anwesenheit beehren. Welch eine Freude! Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Dann könnt ihr vielleicht mit der Zeremonie beginnen. Mit welcher Zeremonie? In unserer Chronik von Schlotterstein heißt es, da steht dem ältesten weiblichen Vampir der erste Tanz mit unserem lieben Ahnherrn Graf Dracula gebührt. Das steht in eurer Chronik? Ja! Juhu! Ich bin die zweitälteste. Mir gebührt der zweite Tanz mit Ihnen, Herr von Dracula. Und mir der dritte. Brunhilde haben wir ja wohl ausgelassen. Musik! Brunhilde! Wenig begeistert führte Graf Dracula Sabine die Schreckliche auf die Tanzfläche. Die Vampire bildeten einen Kreis um die beiden und klatschten im Takt. Selbst Anton und Lumpi. Sie schienen alle völlig unter dem Bann von Graf Dracula zu stehen. Nein, alle nicht. Plötzlich berührte jemand Anton von hinten. Als er sich umdrehte, blickte er in Rüdigers kreidebleiches Gesicht. Du hast keine Sekunde länger hierbleiben. Los, komm! Anton und Rüdiger hasteten zum Notausgang in Tante Brunhildes Schlafkammer. Die schwere Grabplatte lehnte an der Wand. Offenbar hatte sie Rüdiger schon vorher zur Seite geschoben. Jetzt zeigte er auf den offenen Ausgang. Lauf! Aber ich finde den Rückweg nicht allein. Doch, du wirst ihn finden, weil du ab heute nicht mehr Anton Bohnsack bist, sondern Anton der Held. Oh nein, ich bin überhaupt kein Held. Doch, wer als Mensch so lange mit Vampiren befreundet war wie du, der ist ein Held. Wahr? Heißt das, wir sind jetzt keine Freunde mehr? Natürlich sind wir Freunde. Und deshalb musst du sofort verschwinden. Meine Verwandten, sie sind schon auf der Treppe. Ich bin nicht Anton der Held. Ich bin Anton der Vampirliebende. Für immer. Anton kletterte in den Notausgang. Ja, Rüdiger hatte recht. Er würde sich schon durchschlagen. In Davoneilen hörte er weit hinter sich ein lautes Krachen und Rumpeln, gefolgt von einem Schmerzensschrei. Was er noch sagte, hörte Anton nicht. Er bahnte sich seinen Weg weiter. Endlich stand er draußen. Erleichtert hob Anton die Arme und flog weg von Graf Dracula, weg von Schwarzgruft. Mit letzter Kraft erreichte Anton das Hotel. Er schaffte es gerade noch, sich in seinem Zimmer aufs Bett zu werfen. Dann schlief er. Bis jemand ihn unsanft rüttelte. Ist ja schon wie ein Toter. Wir machen einfach Licht an. Im Dunkeln ist gut munkeln, aber beim Abschiedskurs die Lampe brennen muss. Alter Vampirspruch. Abschiedskuss? Ihr wollt doch nicht etwa bei mir... Nein, nein. Dafür ist es jetzt sowieso zu spät. Mehr als drei Lehrlinge kann der Graf auf gar keinen Fall gebrauchen. Lehrlinge? Allerdings. Wir gehen mit Graf Dracula auf Wanderschaft. Und noch heute Nacht... Ist das nicht wunderbar? Wunderbar. Und alles nur, weil Rüdiger die Rattenfalle im Notausgang aufgestellt hatte. Graf Dracula hat gesagt, wer als junger Vampir zum Rattenfang eine Falle braucht, der ist so verzagt, dass ihm nur noch eine Lehre beim Obersten aller Vampire helfen kann. Ja, ja. Er hat aber auch von milchtrinkenden jungen Vampiren gesprochen. Und denen könnte eine Lehrzeit bei ihm auch nicht schaden. Und mir? Will Graf Dracula Unterricht in Ritterlichkeit geben? Er findet, bei unserer Wiedervereinigungsfeier hätte ich meine Vampirfreundin Antonia sträflich vernachlässigt. Und nur deshalb wäre sie so überstürzt aufgebrochen, bevor er, Graf Dracula, die Gelegenheit gehabt hätte, sie näher kennenzulernen. Meiner Meinung nach sollen wir noch aus einem anderen Grund bei Graf Dracula in die Lehre gehen. Und aus welchem? Schließlich braucht er irgendwann mal einen würdigen Nachfolger. Stimmt. Oder eine Nachfolgerin. Und ich? Mich lasst ihr einfach im Stich. Wir sind doch Freunde. Daran ändert sich auch nichts. Wirkliche Freunde kann man gar nicht verlieren. Man behält sie immer im Herzen. Ich breche auch auf. Graf Dracula erwartet mich. Mach's gut, Anton. Antonia. Schlaf weiter, Anton. Und dann denkst du morgen, dass alles nur ein Traum war. Leb wohl. Du hast recht, Rüdiger. Warte, der Umhang. Du kannst ihn behalten. Denn was wäre Anton, der Vampirliebende, ohne Vampirumhang? Und der Vampirliebende ohne den kleinen Vampir. Drei Tage später befand sich Anton mit seinen Eltern auf dem Heimweg. Gerade hatten sie glücklich die rumänische Grenze passiert. Nun, Anton, hat Herr Schwartenfeger recht behalten? Nein. Womit? Mit seiner Überzeugung, durch die Dracula-Reise würdest du endgültig von deiner Vampirleidenschaft geheilt werden. Naja, kommt Zeit, kommt Zahn. Bah! Willst du damit andeuten, dass wir diese ganzen Unbequemlichkeiten, die anstrengenden Fahrten, die primitiven Badezimmer, das schlechte Essen, dass wir all diese Dinge auf uns genommen haben für nichts? Wieso für nichts? Es war doch eine tolle Reise. Ja, das finde ich auch. Außerdem sind wir uns ein großes Stück näher gekommen. Anton und ich. Genau. Und falls du noch ein bisschen abnimmst, Vati, dann lasse ich dich auch mal mit meinem Vampirumhang fliegen. Ach, hört das mit den Vampiren denn nie auf? Nein, das hört nie auf. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. In meinem Sarg, da bin ich ganz allein. So wie Anna und die Tante Dorothee von Seifenschwein. Doch geht die Sonne endlich unter, glaub es mir. Erwacht zu neuem Leben der kleine Vampir. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein. Und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich... der kleine Vampir.